D. Übung 2. Gefühle. 2a. Hören Sie und ordnen Sie die Texte den Bildern zu. Erstens. Elke macht sich Sorgen, denn ihr Mann wollte schon vor 2 Stunden nach Hause kommen und ist immer noch nicht da. Zweitens. Horst hat Angst vor seinem Chef, wenn dieser schlechte Laune hat. Drittens. Doris ist eifersüchtig, weil ihr Freund mit einem anderen Mädchen tanzt. Viertens. Werner ist verzweifelt, weil seine Frau sich von ihm trennen will. Fünftens. Max freut sich, weil seine Schulfreundin Barbara ihn am Wochenende besucht. Sechstens. Ella ist traurig und weint, weil ihr Verlobter für 1 Jahr nach Amerika geht. Siebtens. Jörg ist wütend, weil sein Vater ihn geschimpft hat. Achtens. Philippa ärgert sich, weil ihre Freundin schon wieder zu spät kommt. Neuntens. Tina ist sehr stolz, als sie ihr Diplom in Händen hält. Zehntens. Barbara hat ihr Baby bekommen und ist sehr glücklich.